Verstand aus der Lüge. Ich muss raus, weil ich fühle. Auf Verstand aus der Lüge. Hab genau meine Ziele. Auf Verstand aus der Lüge. Muss mein Haupt definieren. Auf Verstand aus der Lüge. Auf Verstand aus der Lüge. Auf Verstand aus der Lüge. Ich muss raus, weil ich fühle. Auf Verstand aus der Lüge. Hab genau meine Ziele. Auf Verstand aus der Lüge. Muss mein Haupt definieren. Auf Verstand aus der Lüge. Auf Verstand aus der Lüge. Auf Verstand aus der Lüge. Rauf zusammen für die Ziele, die ich hab und doch hatte. Unterbrochen von den Trieben, die Menschen noch so haben. Stelle alles hier in Frage, finde mich in einem Loch. Nein, das ist nicht nur eine Phase. Ich hab das alles schon so oft erlebt. Doch trotzdem bleib ich immer noch wie ein Boxer stehen, der die Scheiße hier aushält. Der ist so weise für die Welt. Mann, ich hab ne große Klappe, doch zu leise für das Geld. Wer ich bin, wo ich war, was ich mach, was ich sah, hat es Sinn. Komm, ist klar, was ich will, denk mal nach. Alles Fragen über Fragen, die sich stellen. Kann nix sagen, hab die Vergangenheit verarbeitet. Es bleiben nur noch Narben. Was ihr denkt, Mann, das ist mir voll egal. Habt ihr dafür kein Verständnis, meine Sorgen sind real. Mann, wo sind bloß all die Leute, ey, wo sind die ganzen Freunde? Sie waren immer für einen da, doch Dicker, wo sind sie nur heute? Doch Dicker, wo sind sie nur heute? Auf Verstand aus der Lüge, ich muss raus, weil ich fühle. Auf Verstand aus der Lüge, hab genau meine Ziele. Auf Verstand aus der Lüge, muss mein Haupt definieren. Auf Verstand aus der Lüge, auf Verstand aus der Lüge. Auf Verstand aus der Lüge, ich muss raus, weil ich fühle. Auf Verstand aus der Lüge, hab genau meine Ziele. Auf Verstand aus der Lüge, muss mein Haupt definieren. Auf Verstand aus der Lüge, auf Verstand aus der Lüge. Auf Verstand aus der Lüge, ich muss raus, weil ich fühle. Auf Verstand aus der Lüge, hab genau meine Ziele. Auf Verstand aus der Lüge, muss mein Haupt definieren. Auf Verstand aus der Lüge, auf Verstand aus der Lüge. Auf Verstand aus der Lüge, ich muss raus, weil ich fühle. Auf Verstand aus der Lüge, hab genau meine Ziele. Auf Verstand aus der Lüge, muss mein Haupt definieren. Auf Verstand aus der Lüge, auf Verstand aus der Lüge.